Na dann ist die Bühne, sage ich mal, frei für dich. Hast du Für mich? eigentlich Möbel kaufen können oder Accessoires, wie du es gesagt hast, beim Möbelhöfner? Also bei Möbelhöfner, das war die großartigste Neueröffnung. Also man könnte, also dieses Gebäude ist so groß, nur der Burj Al Arab ist größer, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja unfassbar. Es ist Also der ist ja Penis unglaublich. vom König von Saudi-Arabien. Genau, das ist der Penis vom König von Saudi-Arabien. Das ist ja Ja. Wahnsinn. Nee, wir haben nichts gefunden. Wir wollten uns da schöne Tassen kaufen. Doch, wir haben was gefunden. Wir haben Kissen gekauft. Wir haben eine Pfanne gekauft. Toll, Kissen und eine Aber, Pfanne, echt? ja, wir wollten aber auch schöne Tassen kaufen. Die waren aber ausverkauft. Ja, mit Tassen, das ist immer so eine Sache Ja. beim Höffner. Du kriegst, man Ja. sagt ja auch, man kriegt alles beim Höffner außer Tassen. Ja, die sind immer vergriffen, Die sind ja. immer vergriffen. Und weißt du, wenn es dann wieder die schönen gibt, da kannst du Ja. ja als arbeitstätiger Mensch gar nicht morgens um Gar 7 schon vor nee. der Tür stehen, so wie die anderen Um Bitches. 9 machen die auf, ja. Unglaublich. Und die stehen um 7 schon vor der Tür, sagst Ja, du? richtig. Das Ja. gibt es doch gar nicht. Ja. Okay. Du, jetzt eine persönliche Frage mal ganz schnell. Dann stell Kommst du sie mir mal. mit diesem Sky on Demand klar? Ich habe es gerade zum ersten Mal gesehen, weil Lilly meinte, weil sie 2 Tage zu Hause verbracht hat, dieses Anytime ist nicht mehr da. Ja, hä? Da ist jetzt Sky on Demand raus geworden und das gefällt mir ganz und gar nicht. Noch weniger als vorher und das will was heißen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das ganze Ding noch gar nicht ausprobiert habe. Also Ja. ich gucke halt Fußball manchmal auf dem iPad und ich gehe davon aus, dass das weiterhin funktioniert. Ja, aber man guckt doch auch mal so ein Filmchen oder so bei Nee, Anytime. das würde ich niemals tun. Auch Das nicht? ist ausgeschlossen. Ja, Ja, allein naja. schon wegen den Folgen. Hä? Wie Ja. heißt? Hä? Ist da logisch. Ach so, ja, klar. So, jetzt hier, kick this shit off. Geht's jetzt los? Du bist der Host. Hallo. Wie geht's euch? Oh shit. Chrissy Moltisanti. Hä? Oh shit. Was denn? Na? Hä? Oh shit. Frau Schmidt? Frau Schmidt. Oh shit. Frau Schmidt. Was ist los, du alte Drecksau? Warum Ja, rufst du frag hier ich einfach? dich. Warum rufst du hier einfach an und sprichst keine Einleitung? So wie bei sonst jedem Anruf, den du tätigst. Ja, bei jedem Anruf, wenn ich sage, Seth Rollins hat sich alle Bänder gerissen, die es im menschlichen Knie gibt, da sage ich auch mal eine Einleitung. Nur jetzt nicht. Das ist eine Frechheit. Das ist ein Kaltstart, wie beim letzten Mal. Da musst du durch. Da muss ich durch. Das ist ein bisschen ein Stotterstart. Da gebe ich dir recht. Aber ich habe heute festgestellt, Chris, ich bin der Benjamin Butter der Podcast-Szene. Ist das ein Mix aus Benjamin Button und Jensen Button? Nee, es ist einfach so, dass du kennst ja den Film Benjamin Button. Ja. Und bei mir ist es, ich bin Benjamin Butter, weil also eigentlich sollte ich abnehmen und ich nehme aber immer mehr zu. Und das ist praktisch so ein ähnlicher Effekt wie bei Benjamin Button, nur dann doch ganz anders. Mit Butter. Mit Butter. Butter steht, also für mich ist das Synonym der Fettheit. Butter ist die Reinkarnation des Fitness, auf the Fitness. Ja, wie kommt's? Du joggst doch wieder. Ich jogge wieder, täglich 2,4 Kilometer, manchmal auch nur 2,2. Da kürze ich dann einmal durch den Kreisverkehr ab, wenn es gelegen kommt. Ja, aber wie kann man denn nur 2,4 Kilometer joggen? Das lohnt sich doch der ganze Aufwand Ja, sind gar nicht. 12 Minuten, 11, 12 Minuten Bewegung am Tag. Tja, jetzt Ach, kommst du du. joggst jeden Tag. Jetzt, aktuell ja. Ich muss meinen Körper erstmal wieder an die Strapazen Genau, gewöhnen. und das ist nämlich gar nicht so smart. Du solltest nur alle 2 Tage joggen, weil Ja, dann das kannst du nicht stimmt. auch die Muskeln regenerieren. Naja, das stimmt. Aber wenn es halt nicht zu regenerieren Warum gibt, hast du denn weil. so einen penetranten Ton drauf? Was ist denn für ein penetranten Ton? Jetzt So hör ein doch mal, nur weil ganz. du so eine Schlafmütze bist da in deinem verkackten, wo du auch immer wohnst, Ja. Tagesdorf oder wie das heißt, Magendorf. Langenhagensdorf oder was? Magendorf. Das gibt's doch gar nicht, mir einen falschen Ton zu unterstellen. Den richtigen Ton, der nur von dir und deiner Hirnmasse nicht akzeptiert wird. Jetzt reicht's aber. Auf jeden Fall, ich möchte doch erstmal nur meine Bänder dehnen, sozusagen, in den ersten 2 Joggingwochen, die ich jetzt wieder Ja. tätige. Deswegen laufe ich ja so wenig. Wenn ich jetzt mal dann irgendwann wieder drei, Du vier läufst zu Kilo. wenig, völlig Nein, richtig. nein, überhaupt nicht wahr. Sondern das ist erstmal sozusagen der Arschtritt, dass es überhaupt mal rund geht, dass es mal losgeht, dass ich mich in Bewegung setze. Denn die Kunst des Joggens ist nicht zu überpacen am Anfang. Das ist die große Kunst, weil die Jetzt kommt der meisten. scheiß Witcher auch noch ins Kino 2017. Ein Glück. Weil die meisten, oh, da können wir ja mal schon spekulieren, wer könnte eigentlich diesen Geralt spielen? Aber auch Michael Fassbender. Was, ist er schon amtlich oder was? Nein, aber der spielt ja jetzt auch den in Assassin's Creed und der passt dort da rein. Macht er auch. Nee, den, das geht nicht. Ich finde, das muss ein guter Schauspieler sein. Schneller sein, hier. Ja, nee, mit Michael Fassbender kann ich schon leben, aber. Also, was ist mit deinem Joggen? Ja, also, jetzt möchte ich erstmal wieder die ganze Scheiße ins Rollen bringen. Und dann wird ganz, ganz langsam ausgebaut, um nicht den Effekt zu erzeugen, dass man denkt, oh, Scheiße, vorgestern war es schon so übel, ich habe eigentlich keinen Bock und ach, heute regnet es ja auch. Das ist, das mag sein, dass das für den einen oder anderen gar keinen Sinn macht, aber für mich ist das genau die richtige Herangehensweise. Und darauf kommt es ja drauf an, den individuellen Jogging-Rhythmus zu finden. Nur darauf kommt es an. Ja, nur darauf kommt es an. Ja. Wunderschönen Lauf habe ich heute hingelegt. Also das war wirklich unglaublich schön. Einmal habe ich gefurzt, als ich am Bäcker vorbeigejoggt bin. Und genau in dem Moment kam eine junge Frau raus. Mhm. Die wird sich auch gedacht haben, Mensch, das ist aber ein Luftsystem, das der in den Schuhen hat. Das ist ja Wahnsinn, du. Oder? Vielleicht hat sie sich auch gedacht, oh, das ist ja ein ganz schönes Luftsystem, was er in der Unterhose hat. Das oder der berühmte Knattervogel. Man weiß es nicht. Und dann ist mir noch was Wahnsinniges heute passiert. Ich bin so lang gecruised, wie wir sagen, und gucke so nach links. Es war sehr warm heute bei uns, 21 Grad. Gucke so nach links, da fährt eine spärlich bekleidete junge Dame auf einem Rad, nur mit einem Tanktop und richtig schönen Brüsten. Mit BH an oder ohne? Ich war so abgelenkt von der Brustform, dass ich mich gar nicht auf die Details versteifen konnte und eigentlich erstmal damit beschäftigt war, wieder in die richtige Richtung zu fahren. Also es war wirklich wunderschön und ich sehnte mir den Sommer herbei. Ja. Ja. Ist ja bald wieder soweit. Ist ja bald. Ja. Das wird morgen. Hä? Das wird so schön, wenn es wieder Sommer ist. Ich gucke morgen übrigens Spectre. Ja. Direkt nach unserer tollen Aufnahme, die wir morgen machen. Da müssen wir uns ranhalten. Oh, morgen gibt's Fußball live bei Vier Ecken, zwei Elfer, vielleicht live. Das habe ich noch nicht endgültig entschlossen. Das hat auch damit zu tun, wie lange ich arbeiten muss. Chris, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich nämlich bis 15 Uhr oder so arbeiten muss oder bis 14.30 Uhr, dann schaffe ich die Maske nicht mehr. Und dann müssen wir halt ohne live auskommen. Aber auch als Konserve. Kann man der Dennis wollte morgen vorbeikommen. Wahnsinn, auch der. Da hat er gesagt, lass uns doch mal schön die Konferenz gucken und ein paar Bierchen trinken. Da habe ich gesagt, nein, gerne immer, aber nun gerade morgen nicht, denn da mache ich mit dem Ricky geplant einen Hangout. Der hat auch sein eigenes Guy. Ja, aber da bin ich ja nicht dabei. Das stimmt, da fehlt die Expertise. I'm the guy to be. Da fehlt die Expertise. Ja. Das ist es. Richtig. Ja. Richtig, ja, richtig. Sicherlich, sagst du doch dann immer noch. Ja. Also morgen gehst du in Spectre und hast, so wie sich das im Vorfeld bei dir... Oder wie ich jetzt ganz gerne nenne, Inspector Gadget. Das ist ja wirklich, also... Ich lach noch. So, jetzt geht's wieder. Und deine Erwartungen? Gar keine. Die ersten Reviews, die ich gelesen habe, waren... Nein, das will ich überhaupt nicht hören. Immer dieses, das machen ganz viele, auch bei uns in unserer Filmgruppe. Immer, ich habe da die Reviews. Ja, pappadapapp, guck dir erstmal den Film an und dann die Reviews. Ja, in dem Fall war es nicht so. Machst du das immer so, dass du dich vorher über den Film informierst, den du am darauffolgenden Tag gucken möchtest? Nö, ich bekomme das halt einfach so mit. Man bekommt das ja so mit. Ja, aber ist doch so. Klar, wenn du da morgens im Schreibtisch sitzt, dann... Oh, dieses Rumgerülpse jedes Mal. Meine Güte. Ich meine... Man kriegt das doch wohl mit. Na, also ich klicke dann einfach die Videos nicht an. Na, ich auch nicht. Ich habe es aber gelesen. Na gut, dann lese ich nicht. Hey, warte mal, was habe ich gelesen bei Twitter? Ganz kurzes Hüppler habe ich da gelesen. Oh, Sterbehilfe, das Thema geht mir auch ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Naja, noch. Naja, bis ich betroffen bin. Ja, ist wirklich so. Aber einfach nur, um jetzt auch hier... The latest adventure is a big disappointment. So, wenn ich so eine Überschrift von Polygon schon lese, ja gut, dann ist natürlich auch schon... Weißt ja du? Gut, aber ich meine, nutzt du IMDb? Ja, natürlich nutze ich IMDb, also. Aber nicht, da muss ich ja... genau drauf zu surfen. Ach Mensch, was hat denn Spectre jetzt eigentlich für einen Score? Nee, das mache ich nicht. Ich meine aus anderen Gründen. Und zwar, wenn du dann manchmal die Metascore-Rankings durchklickst, da siehst du ja auch, dass das wirklich, also wirklich extrem unterschiedlich manchmal ist. Also, dass da Filme mit 90 bewertet werden und ein anderer bewertet die mit 20. Und du findest an beiden Enden eigentlich auch immer wieder relevante Seiten. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie so ein Trollportal gibt, dass alle Filme übermäßig hoch bewertet oder tief. Von daher, es besteht ja schon die Möglichkeit, dass man einen differenzierten Geschmack hat. Und ich glaube, bei Spectre musst du dir auch noch so ein bisschen in Erinnerung hervor oder aus Erinnerung hervorkramen, dass der Skyfall so geil war. Und eigentlich, den fand ich ja unfassbar scheiße in dem Film. Ich fand ihn gut. Ja, aber ich dachte da auch. Ich sehe gerade, da spielt ja Lea Seydoux mit. Lea Seydoux. Die kennt keine Sau, aber ich kenne sie, weil sie in einem meiner all-time fucking favorites die Hauptrolle gespielt hat. Sesamstraße? Blue is the warmest color. Kennt wahrscheinlich auch keiner den Film. Den Film kenne ich sogar. Ja? Ja, also ich habe den nicht gesehen, aber ich kenne ihn. Denn er rangierte bei einem unserer ehemaligen Mitpodcaster, Philipp Jordan, mal relativ weit oben bei seinen Top-Filmen, was weiß ich, 2013 oder so. Ach echt? Habe ich mal bei Zello Leute gehört, ja. Guck mal an. Ja. Also entweder bei ihm oder beim, wie ist der andere Vogel da, Khalil oder wie ist der? Die hatten mir zu extrovertierte Namen, die möchte ich mir gar nicht merken. Der hat immer so geschnauft die ganze Zeit. Ja, weil er wahrscheinlich unfassbar fett war. Das steht zu befürchten. Ja. Ja, also deine meistens Erwartungen sind gedämpft. Ich habe gar keine, aber das ist auch nun, geh ich hier mit meinem Wingman, gehe ich rein und mit meinen Eltern, weil in die letzten Bond-Filme habe ich immer mit meinen Eltern gesehen, weil, weiß nicht, so ritualmäßig. Kann ich nachvollziehen, weißt du? Ja, also klar. Wenn macht man das alles halt, macht man das. Ich habe mir ja jetzt die ersten 8 Bonds auf Sky angeguckt. Ja. Ich habe mir vorher, also wissentlich eigentlich keine Bonds angeguckt, die Brosnan-Bonds und die Daniel Craig-Bonds, die habe ich alle gesehen. Aber die davor, klar, lief mal irgendwie im Fernsehen und ich habe mit Sicherheit auch den einen oder anderen komplett gesehen, aber direkt von der Festplatte gelöscht. Weil Brosnan, Wahrscheinlich war ich zu jung, muss ich dazu sagen. Ja. Und mittlerweile habe ich das aber als Bildungslücke verstanden und habe die Chance genutzt, die uns Sky bietet, nämlich alle Bonds auf einmal zu gucken. Und habe mir 8-mal reingewürfelt und ich muss sagen, ich verstehe diesen Hype. Ja. Den Charme sowieso, aber auch diesen Hype jetzt mittlerweile, weil diese ersten Bonds, die damals rauskamen, die waren nicht durch die Bank weg geile Filme. Nein. Wenn man die aber so, also wenn man mal sieht, wann der Film gemacht wurde und dann das mit anderen Filmen vergleicht, dann war das fast wie also ein Film von Außerirdischen, glaube ich. Ja, heute sind die Filme natürlich sehr, sehr zäh, kann ich mir vorstellen. Ab und zu laufen die ja so auf ARD und ZDF nachts, Freitagnacht, so wenn man dann irgendwie mal von irgendwo nach Hause kommt, dann ist es oft so, wenn man einen Fernseher macht, ach Mensch, da läuft ja gerade Moonraker oder so, keine Ahnung. Und die Filme sind meiner Meinung nach unfassbar sexistisch. Das stimmt. Heutzutage schwierig zu vermitteln wahrscheinlich die Filme, weil die Frau als solches in den älteren Bond-Filmen eine relativ untergeordnete Rolle hat, wie ich finde. Und die Filme sind auch relativ zäh erzählt, so muss ich sagen. Aber ich finde den Charme und so, ich mag das immer ganz gerne mit dem alten Q und so, das finde ich alles schön. Fühlt man sich so, man kommt so nach Hause, ne? Man guckt die Filme und weiß, was man bekommt und erinnert sich gerne an die Momente und so. Ich gucke die immer noch gerne, die alten Filme. Das ist krass. Hast du den alten Casino Royale gesehen? Habe ich noch nicht geguckt, aber du hast mir ja eine WhatsApp-Nachricht, glaube ich, geschickt, dass der jetzt auch verfügbar ist auf Sky. Auch, ja. Werde ich nachholen. Aber was ich so krass fand bei diesen alten Bonds, dass da echt die eine oder andere Frau mal volle Kanne eine gelatscht bekommt. In die Fresse gekriegt hat. Einfach mal hier, hey. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, aber naja gut. Sag mir jetzt hier, wo der Schurke ist, wo Goldfinger ist. Nein, okay, dann hau ich dir jetzt eine aufs Maul. Ja. Und danach fick ich dich. Ja, das und dann gab es jetzt auch noch so kompletten anderen Stereotypen dann später in dem Pierce Brosnan-Film. Kennst du Mayday? Diese große schwarze Frau, die so mega tough ist, wo du dir denkst, ah, okay, das ist jetzt ein bisschen überdreht, die Schraube. Da klickert es jetzt nicht, nee. Ja, dann musst du nochmal GoldenEye gucken. Ja, ich gucke die mir alle noch an. Es ist halt jetzt gerade schwierig, zeitlich ein bisschen, weil ich mich so ein Ticken in Batman verliebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema, das dir unter den Nägeln brennt. Ja. Games und so. Batman. Games und so. Ja, Games und so. Games und so. Hör ich mir übrigens wieder an. den Podcast. Games und so höre ich auch, ja. Aber es, da denke ich mir immer, das ist wie bei Manu spielt. Nee, wer ist das? Insert Moin. Kennst du das? Ja, aber das habe ich direkt. Da denke ich immer, oh. Da reden völlig Verblendete immer von Videospielen. Ich meine, ich bin der Allerverblendeste, ist mir schon klar, wenn das jetzt alle denken. Aber ich mache auch keinen Gaming-Podcast. Aber. Hast du aber mal. Ja, genau. Force of Truth. Bis ich dann zu der Erkenntnis gekommen bin, dass ich der Allerverblendete bin. Aber jetzt halt doch mal die Fresse. Aber echt mal. Ja. Aber dieses Insert Moin oder auch Games und so, das ist, da denke ich mir, da reden einfach Schwachmaten über Videospiele. Ich höre diese Podcasts nur oder diesen Insert Moin, also nicht jeden Podcast, über Sachen, wo du dir denkst, so, ach, da ist es ganz nett, vielleicht das eine oder andere drüber aufzuschnappen. Da höre ich jetzt nicht was über Halo oder Assassin's Creed, so, sondern über so kleinere Dinge, so Riot und sowas, so echt Nischendinger, die jetzt nicht so jeder kennt. Das höre ich mir da an, da schnappst du ein bisschen was auf, da hast du was fürs Leben, da hast du deine Gehirnkapazität wieder ein bisschen aufgefüllt, so. Aber so die richtig profunden Sachen, die höre ich eigentlich nur in Englisch, dein Podcast und sowas, also ansonsten, ja. Aber gestehst du diesen anderen Podcasts nicht eine differenzierte Meinung zu? Nein, absolut nicht. Ah ja, das finde ich natürlich auf jeden Fall nicht so gut. Also ja. Bei mir ist es so, ich habe ein paar ausprobiert, ein paar Gaming-Podcasts und die meisten, also ich habe immer das Gefühl, ja, wenn du einen habe ich, den höre ich jedes Mal, Entschuldigung. Ich weiß welchen. Ja. Oder wahrscheinlich. Auf ein Bier. Auf ein Bier. Ganz paradoxe Nummer. Ich finde den André Peschke, finde ich großartig. Den finde ich so toll. Die Ansichten, die der hat, finde ich Spitzenklasse, wirklich. Aber dahingehend gibt es den Joachim Gebauer. Oder Jochen? Ist auch egal. Ist ja auch völlig scheißegal. Und der geht überhaupt nicht. Aber die rhetorischen Skills und die Meinung von André Peschke, die gleichen das nicht aus, die überflügeln das. Ich finde das so großartig. Im Gegenteil, langsam klickt doch bei mir so ein bisschen so diese Paarung. Dieser Joachim Gebauer, der labert so viel Scheiße und ist so ein negativer Mensch. Und ist das wirklich, ist, ich glaube, es gab noch nie ein vollkommen perfektes Spiel, bis auf sein altes Pirates aus den 80ern, was er immer abwichst und so. Und wenn dann er immer so eine sehr merkwürdige Meinung hat, wo jeder denkt, ja, Alter, nun sei doch nicht so engstirnig, ist doch eigentlich ganz geil gewesen damals oder das Spiel, dann sagt das aber auch André Peschke so. Der lässt sich da nicht unterbuttern oder geht nicht mit der Meinung klar, so die er preisgibt, sondern er sagt da mal eine andere Meinung, die so geil hingedotzt ist, mit so vielem Wissen, das finde ich einfach großartig. Auf ein Bier höre ich jeden Sonntag wird's runtergeladen, montags direkt auf der Arbeit gehört. Das finde ich einen ganz tollen Podcast. Ich gucke gerade noch mal durch. Also ich habe eine Folge auf ein Bier ausprobiert, das war die Sex-Folge. Hast du die auch gehört? Ja, ich auch gehört, ja. Und die was mich da so gestört hat, also der Peschke, ja, den finde ich ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich bin auf André Peschke aufmerksam geworden, als ich halt so auf YouTube ein bisschen rumgesurft bin und diese GameStar-Sachen gesehen habe. Sieben. Und dann habe ich zunächst erstmal mehrere Probleme mit diesem Typen gehabt. Erstens mal dieses, er hat manchmal eine komische Art von Humor. Ja, eine ganz... Manchmal ganz gut, manchmal aber auch gar nicht so gut. Ich habe jetzt auch so ein Unboxing-Ding geguckt, wie er da diese Assassin's Creed-Geschichte ausgepackt hat. Meinst du nicht den Pipeboy? Wie heißt der nochmal? Pipboy, ja. Ja, und der hat auch ganz komische Klamotten immer an. Ja, genau, das war das Nächste. Das wollte ich gerade sagen. Der hat immer original diese alten Affliction-Sachen an. Diese Ed Hardy überhaupt. Ja, der ist ja auch riesiger MMA-Fan. Ach, hopp. Hundertprozentig. Also manchmal erzählt er bei Auf ein Bier was davon. Was? Ja, der hat einen riesen MMA-Fan. Mindestens so groß wie du, jetzt ohne Scheiße. Das ist ja so. Und ich dachte, ja, die ganzen Bekloppten sind beim Wrestling. Das gibt's ja gar nicht. Wo waren wir denn jetzt? Wo kommen wir denn jetzt her? Ja, also zu diesem Auf ein Bier-Podcast. Ach so, dass er so Banane aussieht und manchmal so ganz pubertären. Er ist natürlich, aus seiner Sicht ist es wahrscheinlich ein bewusst pubertärer Humor, aber der irgendwie so ganz doof rüberkommt, wo ich mir dann denke, Herr Peschke, Sie machen doch so tolle Sachen mit Ihrem Auf ein Bier-Podcast, das haben Sie jetzt aber nicht nötig. Es könnte daher kommen, dass, ich meine, du wirst es auch wissen, in der Schule gab es ja immer... Ich war ja nicht in der Schule, deswegen es wird schwer, jetzt darauf zu antworten. Naja, dann guckst du dir mal Pippi Langstrumpf an, da gibt es ja ein paar Schulszenen. Ja, da, auf jeden Fall war es ja da so, dass es zum einen so normale Typen gab und Chaoten. Und dann gab es ja auch Die Peschkes? Ja, also ich will damit nicht sagen, also die waren damals Außenseiter. Aus heutiger Sicht ist das totaler Bullshit. Man hat halt damals einfach nur andere Interessen gehabt. Die fanden das halt toll, den ganzen Tag vor ihren Mühlen zu sitzen und irgendwie zu zocken oder zu lernen oder weiß der Kuckuck was zu machen. Ja. Jedenfalls waren die nicht mit uns draußen, sage ich jetzt mal. Ja. Und wie gesagt, damals fanden wir diese Menschen sehr merkwürdig. Mhm. Und ich glaube, heute sitzen die halt bei GameStar. Weil wenn man sich das mal so anguckt, was da so rumspringt vor der Kamera, und ja, auch bei IGN zum Beispiel, also das sind halt wirklich die absoluten Freaks, die würden, also vor 20 Jahren, bevor es das Internet so richtig gab, ja, da hätten diese Menschen definitiv kein Outlet gehabt. Also sie hätten sich da nirgendwo großartig äußern können, weil jeder hätte sie ausgelacht. Ich finde das ja gut, dass es diese Entwicklung gibt, aber gleichzeitig ist es, glaube ich... Das musstest du jetzt aber auch sagen. Nein, ich finde das wirklich, weißt du, warum ich es gut finde? Weil das die Leute sind, die uns ja dann wirklich einen Mehrwert bieten bei diesen diversen Sendungen, die es dann da gibt, bei IGN, bei Games. Das sind nur die zwei Sender, die ich konsumiere im Internet in Sachen Games. Und das finde ich dann schon gut, weil die es halt auch drauf haben und ich sag mal auch das Wissen haben, wo es ja einfach die Schuhe aussieht. Ja. Die Gründe sind bekannt. Die waren halt früher, bestimmt nicht alle, aber manche nicht draußen und haben sich stundenlang damit beschäftigt, weiß ich nicht, auf den Keks zu wichsen oder so. Das war auch schön, da waren wir, das ist schon ein paar Wöchelchen her, da waren wir beim Essen eingeladen, hier bei unseren Freunden hier um die Ecke. Da war auch noch ein anderes Pärchen. Also ich verstehe mich mit dem einen sehr, sehr gut, mit dem Benny und seine Ehefrau, die Jule, ist auch, meine Freundin ist ihre Trauzeugin. So, also die Mädels sind sowieso ganz fett miteinander und dann bin ich jetzt halt... Haben die schon mal miteinander rumgemacht? Ich denke mal. Also ich mal ehrlich jetzt. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du, dass deine Partnerin schon mal lesbische Erfahrungen gesammelt hat? Nee, hat sie nicht. Hast du schon mal schwule Erfahrungen gesammelt? Nein. Aha, okay. Aber ich würde es mir wünschen. Ja, gut, ich kann nicht nachvollziehen. Beides. Ich hab mal welche gesammelt. Ist im Nachhinein gut gewesen. Mhm. Aber also schlage ich immer vor, habe ich sie auch schon mal drauf angesprochen. Nee, muss so. Ja nicht mit der Partnerin. Jetzt pass mal auf. Und da war auch noch ein Pärchen dabei, also sie hieß Daphne. Da muss man sich auch schon mal, den Namen muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ohne Scheiße, also sie hieß, oder heißt Daphne, Gott möge sie selig haben, ich denke mal, sie lebt noch. Und er Dennis. Und Benny und ich sind halt so, ja, so, wir sind früher zum Bolzen rausgegangen und haben auch manchmal eine auf die Fresse gehauen und haben dann Hausarrest gekriegt und dann haben wir mal einen Tag durchgezockt, Super Nintendo oder so, ne? Und dann dieser Dennis ist halt der Super-Nerd par excellence. So, dann haben wir uns halt Essen bestellt und wir saßen so zu sechs dann da zusammen. Und dann haben Benny und ich so ein bisschen über die Vergangenheit geredet, über einen Kumpel, den wir gemeinsam dann auch noch kannten. Und dann hat Jule mich auf eine Narbe, die ich an meiner rechten Hand habe, drauf angesprochen. Ich habe an der Faust halt so eine Narbe, nicht groß, aber man sieht sie halt, weil sie relativ weiß ist. Fällt natürlich auch in meinem unfassbar gebräunten Teil. Klar. Da habe ich gesagt, ja, das ist halt die Narbe, womit ich das erste Mal einem Typen die Vorderzähne rausgeprügelt habe. Und Benny natürlich, ja, echt, erzähl mal so, ne? Und dann habe ich dann auch mal, hab's erzählt, die Geschichte, und dann auch noch andere Narben, und ich habe auch eine ganz kleine am Mund, so, ne? Wo das alles herkam und so. Und dann habe ich so mal rübergeguckt zu Dennis, weil der genauso ein Typ ist wie dieser André Peschke-Guy, den du gerade beschrieben hast, ne? Ja. Und der hat geguckt, als wenn das gerade im Fernsehen stattfinden würde, als wenn er Geschichten aus der Gruft gehören würde. Das gibt's doch gar nicht, dass es Menschen gibt, die wirklich sowas erfahren haben und erlebt haben. Das fand ich so schön. Und daher komme ich da auf diese kleine, nicht so unfassbar spannende Geschichte, aber auch diese passende Geschichte, weil das auch so ein Typ war, der, glaube ich, eher seinen PC zusammengelötet hat, als draußen mal schön ein paar Fallrückzieher geübt hat. Ja, es ist manchmal merkwürdig, was Menschen so als Kinder... Und an dem Abend, das war auch noch lustig, da saßen wir dann nicht mehr am Essenstisch, sondern auf der Couch. Und ich erzähle da so ein bisschen. Und neben mir saß diese Daphne. Und ich habe so eine Angewohnheit, wenn dann irgendwer sitzt und ich denke, ich verliere den, so, weißt du, dann ticke ich den immer so leicht an. Nicht so mit dem Finger, sondern so, hey, zack, und so war das da gewesen. Ne? Und das mache ich halt die ganze Zeit bei ihr, weil sie sich halt nicht gerührt hat. Und dann saß die, dann gucke ich sie an, dann saß die aufrecht, kerzengerade aufrecht auf der Couch und hat geschlafen. Das habe ich noch nicht erlebt. Sie saß wirklich im rechten Winkel aufrecht so und hatte die Augen zu. Das ist so ein Sicherheitsmodus, glaube ich. Immer. Ja, als sie dann weg waren, habe ich das mal angesprochen, dieses Phänomen. Da haben die gesagt, das ist immer so. Die pennt dann irgendwann ein. Mehr kriegst du gar nicht mit, sagt sie. Das kriegen wir schon gar nicht mehr mit, das ist uns auch egal. Schön. Ja. Und der Bruder von dieser Daphne, der ist Paketbote in Berlin. Also der hat auch so ein Fahrrad ohne Bremse. Ja. Wie bei Premium Rush. Kennst du das? Kennst du den Film? Ich kenne den Film, habe ihn aber noch nicht gesehen. Musst aber du meinst, ach so, du meinst Kurier, also Kurier, genau. Fahrradkurier. Fahrradkurier. Okay. In Berlin, ja? In Berlin. Der hat mir auch Geschichten erzählt, du, und ja, da musst du halt alles geben und Hals über Kopf so rein in die Geschichte. Du kannst natürlich auch mal auf die Fresse fliegen. Darfst du nicht, weil dann verdienst du auch kein Geld mehr. Ja. Also das ist schon ein Job schwierig, sag ich mal. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie sind wir da wieder gelandet? Ach, beim Peschke. Ja, also da wie gesagt, zum Kurier fahren, ja. Also auf ein Bier, das ging für mich nicht, weil ich habe ein Problem damit, wenn ich nehme den beiden, oder das war ja hauptsächlich der Gebauer, der so in die Bresche gesprungen ist für plumpen Sex in Videospielen und gesagt hat, dass das totaler Quatsch ist und das braucht kein Mensch. Und er fuhr so ein bisschen die Sexismus-Schiene. Ja. Und wenn das ein Mann macht, dann ist der für mich sofort unglaubwürdig, weil ich nehme keinem Mann ab, dass er nicht oder es nicht geil findet, wenn da eine heiße Schnitte irgendwie in so einem Game mit dabei ist. So, und natürlich. Ich weiß, bestimmt gibt's so Leute, aber ich nehme es denen allen nicht ab. Und das ist immer so eine politische Korrektheit, die ich so sehr verachte, dass ich dann direkt den Podcast entabonniere. Absolut. Und dieser Gebauer, der verteidigt ja diese hyperpolitisch korrekte Meinung, ne? Weißt du, warum Lara Croft geworden ist? Nee. Core Design, die den ersten Teil damals entwickelt haben, die haben halt so ein Adventure-Spiel gemacht und für Sega Dreamcast und für die PlayStation 1 und für den PC, glaube ich, damals auch. Und da haben sie halt einen Mann gehabt. Und da hat da irgendwie so ein Fuzzi gesagt, Alter, wie lange geht denn das Spiel eigentlich? Da haben die so und so 4 Stunden gesagt, boah, so lange? Und da musst du die ganze Zeit einen Mann auf den Arsch gucken? Dann haben die gesagt, ja, klar, ist doch immer so gewesen. Da dachte ich, nee, mach doch mal eine Frau. Guckst du halt die ganze Zeit nach Frau auf dem Arsch. Und da, so ist Lara Croft geboren. Das macht Sinn, vor allem, ich habe diese Woche einen Podcast gehört bei This American Life. Da hat ein Autor erzählt, der hat ein Buch veröffentlicht. Da ging es irgendwie darum, wie Männer in Südostasien Frauen abschleppen können, aber in Romanform. Ich habe es jetzt sehr plump und kurz zusammengefasst. Das muss, finde ich, aber auch. Und das Buch hat sich natürlich überhaupt nicht gut verkauft. Und dann hat der Mann gedacht, ja, was ist eigentlich, wenn ich statt meinen Namen einen Frauennamen als Autor dahin drucken lasse? Hat er gemacht und das Buch wurde zu einem Bestseller. So. Ja, sehr gut. Und das ist einfach so, dass es manche Kleinigkeiten gibt, die uns Männer dann eher ansprechen. Und ich verstehe zwar, wo diese ganzen Sexismus-Typen herkommen, die ein Problem damit haben, wie Frauen dargestellt werden in Filmen und in Spielen etc. pp. Ich verstehe das, aber man sollte nicht so tun, weil ich es denen einfach nicht abnehme, dass man frei davon wäre. Ja, genau. Also ich verstehe, dass man darüber diskutieren kann, ob Frauen immer in eine gewisse Art und Weise dargestellt werden müssen, aber ich sag's dir so, wie es ist. Ich habe kein Problem damit. Ich spiele jetzt gerade Until Dawn. Alle weiblichen Charaktere, die dabei sind, sehen heiß aus. Alle. Ja. In Front of Hayden Panettiere, die finde ich ja mega geil. Ne? Die ist schon ein bisschen niedlicher. Und ich garantiere dir, wenn dieses Spiel genauso funktionieren würde, nur mit hässlichen Frauen, würde ich mir denken, also, könnte man da nicht mal wenigstens oder so. Das ist einfach so. Und da, ich glaube, dass keinem Mann, jedenfalls keinem Heterosexuellen, dass der sagt, mir ist das völlig egal, wie die aussehen. Ja, vielleicht ein bisschen. Also es gibt bestimmt ein paar Fälle, da kann man sagen, okay, ist egal. Aber bei so einem Fall wie bei Tomb Raider, wo wirklich der Hauptcharakter eine Frau ist, glaube ich, dass die meisten Männer schon darauf Wert legen, dass die auch ansprechend aussieht und man sich vorstellen könnte, wie man mit ihrem Lagerfeuer eine Runde knüttert. Ja. Aber jetzt nochmal kurz zu den Games-Podcasts, die ich höre. Das sind dann natürlich noch, du wirst es wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich denke mal, wenn diesen Podcast ein paar andere Gaming-Fans noch hören, dann natürlich den Plauschangriff von Rocket Beans. Ja. Das ist natürlich für dich ein komplettes rotes Tuch, ne? Ja, da muss ich mich ja auch nochmal dazu kurz äußern. Also die Rocket Beans, ist mir schon klar, dass das ein absolutes Internetphänomen ist und die Jungs gehen total durch die Decke. Ich weiß nicht, warum ich mit der Art nicht zurechtkomme, aber ja, ich komme einfach mit der Art von diesen Leuten nicht zurecht. Mir gefällt das nicht, ich finde das nicht witzig. Mir geht auch hauptsächlich das Aussehen von vielen auf den Sack, weil die halt extrem nerdmäßig aussehen. Ja, oh, jetzt bin ich fast abgestürzt. Ja, nee. Da können wir ja nochmal vom Glück reden, dass du ja nicht abgestürzt bist. Und das ist eigentlich das Problem, was ich mit denen habe. Und das Geile ist ja, es gibt ja so viel tausend andere Sachen, die man sich angucken und anhören kann. Aber ich verstehe dich und ja, die meisten Leute finden das gut. Und dann bin ich ja so ein Typ, der dann sagt, okay, dann liegt's an mir, nicht an den anderen. Und dann höre ich noch den Schock-Tube-Podcast. Nee, der sagt mir gar nichts. Das ist aus Österreich. Von Michael Furtenbach, der macht da wirklich einen tollen Job, wirklich, der ist sehr sympathisch und macht das wirklich klasse. Und der hat dann halt immer Gäste. Und da fängt dann das Problem halt an, ne? Die Gäste sind das Problem. Ja, ja. Weil die dann nicht richtig mit der Sprache rausrücken, oder? Ach, nicht mit der Sprache rausrücken, sondern dann die Art und Weise. Der Michi Furtenbach, der ist, sag mal, in den 30ern relativ weit fortgeschritten, gefühlt. Mhm. Und der hat dann halt so kleine Kids immer dabei. Und denke ich mir, das. Die Balance passt nicht ganz und ist ein schönes Ding, weil da bekomme ich auch ein bisschen was über Comics mit. Was ich so gerade irgendwie zerbricht ja völlig dieses Marvel-Universe, dieses Comic-Universe ist ja wohl irgendwie gerade komplett auseinandergebrochen und das ist völlig absurd, was da gerade abgeht. Da wurde jetzt irgendwie eine neue Welt irgendwie gegründet und da gibt es irgendwie so ein, ach, keine Ahnung. Ich habe da ein bisschen was mitbekommen, aber ich war halt nie der große Comic-Fan. Ich auch nicht, aber mich interessiert da sehr. Irgendwie. Vielleicht ist ja jetzt die neue App für dich was auf dem Apple TV. Da kann man ja jetzt Comics lesen auf dem Apple TV, die dann auch so vertont sind und mit so also Soundeffekte halt und ein bisschen animiert. Also blinkt und blankt da mal irgendwas. Das soll ganz cool sein, diese Erfahrung, Comics auf dem neuen Apple TV zu was lesen, sage ich jetzt mal. Sehr geil finde, ist leider nicht unbedingt der Anwenderfall wie oder ich bin da wahrscheinlich nicht der, also ich bin da auf gar keinen Fall der richtige Kunde für, die QVC-App. Hast du das schon mal mitbekommen? Dass du da direkt unten auswählen kannst. Dass du das Interface ändern kannst und alles. So, da wird ja mal eingeblendet, hier BH für 69 Euro, das und das, die Features hat das Ding. Da kannst du dann halt durchseppen, kannst du direkt kaufen und kannst du die Größe aus und zack, zack, zack. Und dann werden ja noch kleine, oh, so sieht der BH in Rot aus und so. Das finde ich geil. Das ist Fernsehen in der nächsten Generation. Gibt's das auch für den ich kaufe eh nichts bei QVC, aber ich glaube, es gibt's ja nur für die USA bis jetzt, für den QVC-Sender von der USA. Ja, also da wird es mit die Zukunft einiges geben. Stell dir doch mal vor, du guckst SSN und kannst dann da, oh, jetzt ist da gerade die Handball-Tabelle rechts eingeblendet. Na, wie sieht's denn da kurz aus in der Premier League? Und dann nimmst du dann Apple TV und zack, zack, zack. Und dann hast du da rechts, links läuft das Programm mit diesem Fenster weiter und rechts hast du dann mal kurz die Premier League-Tabelle und so. Das weißt du? Das aber ich glaube, da sind wir nicht weit von entfernt. Nein, glaube ich auch nicht. Also das ist jetzt wahrscheinlich dann eher so das Problem, dass Sky, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sky Go oder wie auch immer der Dienst jetzt heißt, auf Sky auf Entertainment Apple TV, heißt das jetzt, eine App raushauen wird, weil damit würden sie ja ihr Geschäftsmodell, dass du einen Decoder abonnierst und so weiter, das werden sie nicht machen. Aber ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann die Bundesliga mal auf die verrückte Idee kommt und ihre Scheiße selber vermarktet und da so eine App an den Start bringt mit so einem Season Pass, wie man das aus den USA kennt, von der NFL, also von allen großen amerikanischen Sportarten. Darauf hoffe ich und spekuliere ich, dass das irgendwann mal der Fall sein wird. Und dann denke ich mal, wird sowas definitiv möglich sein. Mich wundert es auch, dass die Premier League, die ja eigentlich, was sowas angeht, auch was grafische Darstellungen bei Spielen und so angeht, immer so ein kleiner Vorreiter ist, dass die das noch nicht an den Start gebracht haben. Aber es scheint so, als ob man viel mehr Geld mit den TV-Rechten verdienen kann, als wie mit Eigenvermarktung. Ist auch ein sicherer Hafen natürlich, ne? Ja, zum einen ja, aber du hast auch einen sicheren Hafen, glaube ich, wenn du so einen Season Pass anbietest. Weil du kriegst ein Jahr vorher die komplette Kohle von deinen Konsumenten. Ja. Und ich denke mir mal, dass das sogar mehr Leute abonnieren würden, als wie jetzt bei Sky. Das glaube ich auch, wenn es denn günstiger ist. Das muss nicht mal günstig. Ich behaupte, wenn du 30 Euro im Monat dafür bezahlen müsstest, würden. Ja, aber du zahlst doch jetzt im Endeffekt. Also, wenn es jetzt keine Bundesliga gäbe bei Sky. Ja. Ja, was wäre dann für dich noch der Grund, Sky zu abonnieren? Ganz ehrlich. Also, wir gucken momentan wirklich relativ, jetzt auch, wir haben gestern Transcendence geguckt, Der war mega scheiße, der Film, aber nichtsdestotrotz gucken wir schon relativ viel auf dem Filmpaket. Ja, das glaube ich dir, aber weil du es halt hast. Aber würdest du es abonnieren? Also ich würde eher Sky Sport kündigen als Film. Ehrlich? Ja. Aber nicht Bundesliga. Ey, ich krieg doch mittwochs eh immer mein Spiel. Das sind meistens eh immer Bayern. Ja, also nee, ich bin so abhängig geworden von Sky Bundesliga und Sky Sport. Also ich würde allein für diese Dienste schon 60 Euro bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber gut, so sind halt die Leute. Jetzt wollte ich dich aber mal fragen, Chris. eigentlich war ja unser Grund, warum wir uns hier heute zusammensetzen, dass wir so ein bisschen über Spiele reden wollten. Das haben wir beim nächsten Mal machen. 35 Minuten eingeleitet. Genau. Ich will aber trotzdem mal wissen, wie, also du bist ja wieder jemand, der sich ein Spiel neu gekauft hat, nämlich die Nathan Drake Collection. Ja. Ist ja auch ein Spiel, das mich interessiert. Jetzt möchte ich mal von dir dein Fazit dazu hören. Mein Fazit kann ich nicht, weil ich die Nathan Drake Collection natürlich noch nicht durchgespielt habe, aber ich habe den ersten Teil durchgespielt. Drake's Fortune. Habe ich durchgespielt. Was der sehr begeistert im Vorfeld. Ich habe das Spiel auf der PS3 2007 oder so gespielt und fand's, es ist jetzt auch schon, kann man sagen, acht Jahre her. Ja, es ist schon ein bisschen, ich hatte es wahrscheinlich aus meiner nostalgischen Verklärung als großartiges Actionspiel in Erinnerung. Jetzt habe ich es durchgespielt und muss ganz ehrlich sagen, es ist Drake's Fortune, der erste Teil von Uncharted, ist maximalst ein durchschnittliches Spiel. Im allermaximalsten Falle. Also diese ganzen Gegnerwellen, die da immer und immer wieder kommen, die sind, also denkst du, oh, das kann doch jetzt nicht sein. Müsst ihr denn wirklich so euer Spiel strecken? Also es ist ganz klar, was da Sinn hinter war. Du machst die ersten 8 Gegner platt und dann gehst du 50 Meter um eine Ecke in einem Dschungel und dann kommen noch mal so ein paar Wände, wo du dich vor verstecken kannst und dann geht's weiter. Also das hatte ich so schlimm nicht mehr in Erinnerung, ist jetzt auch schon 8 Jahre her. Da war ich 11. Ist ja das zu stupide praktisch. Also, das ist ja völlig das Gleiche ist. Ja, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also, das war wirklich nicht schön. Die Kletteranlagen waren ganz nett. Absolut. Die Rätsel, die kannst du wirklich vernachlässigen. Das war nichts. Das kannst weil du wirklich die zu einfach sind oder weil ja. sie. Okay. Viel zu selten, viel zu kurz, viel zu einfach. Ich mag ja ganz gerne diese kleinen Rätsel. Kannst du die bei Batman, bei Arkham Knight, die Riddler-Rätsel? Die Riddler-Rätsel habe ich wenig gemacht. Die waren aber teilweise ziemlich knackig, ne? Ja, also ich kann jetzt auch nur davon reden, dass was ich bis jetzt probiert habe, würde ich mal sagen, habe ich so eine 50-prozentige Erfolgsquote. Also ja, ich habe mich nicht lange damit dann aufgehalten. Ich habe dann 2-3 Mal was probiert oder von mir aus auch 5 Mal und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich weiter mit der Story. Ja. Teilweise musst du ja auch das Batmobil damit einbeziehen, dann musst du da irgendwie so ein Stromkabel rüberschießen und das überladen und so. Ja, das war schon, ja, besser auf jeden Fall die Rätsel als, glaube ich, in Uncharted 1. Denke schon. Und dann spielst du noch, hast du erzählt, was war das, Dead Island? Ich habe jetzt, am Sonntag habe ich Among Thieves angefangen, den zweiten Uncharted-Teil. Und da merkst du halt, dass Naughty Dog und Sony gemerkt haben, Alter, der erste Teil, der ging wirklich durch die Decke und das war wirklich ein Überraschungsding. Man kannte das so in der Art und Weise von Naughty Dog auch gar nicht, weil die vorher sowas wie Crash Bandicoot, Jack and Dexter gemacht haben, sowas eher so Action-Jump'n'Runs waren. Und dann haben die so ein Ding daraus gebrettert mit so einem relativ charismatischen Charakter im ersten Teil, der dann im zweiten Teil wirklich sehr charmant so, das ist halt der Chris Pratt. So ist der halt, weißt du, lustig, sieht gut aus und kriegt irgendwie alles dann nochmal gerade so hin. Und das kannte man so in der Art und Weise noch gar nicht, so einen gezeichneten Charakter. Und im zweiten Teil merkst du direkt, ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Da freue ich mich richtig drauf, den zweiten Teil jetzt nochmal durchzuspielen, weil da entfaltet sich dieses Uncharted-Flavor wirklich. Das ist wirklich großartig. Und zur Grafik im ersten Teil, muss ich sagen, das haben sie wirklich gut gemacht, das haben sie richtig gut remastert. Und nochmal neue Texturen und so. Natürlich sieht das, du merkst das Spiel in allen Ecken und Kanten an, dass es von 2007 ist, aber das haben sie wirklich gut gemacht. Ricky, ich kann dir wirklich sagen, du hast alle 3 Spiele noch nicht gespielt. Kämpft, so schlimm ist es nicht. Arbeite dich am Ende so ein bisschen durch Uncharted 1 und 2 und 3 sind phänomenale Spiele. Die also musst du spielen. Drei steht natürlich auf meiner Wunschliste. Also, nee, nicht drei, sondern die Collection steht auf meiner Wunschliste. Und möchte ich mir auf jeden Fall auch holen. Ich hole mir die Nathan Drake Collection. Ja. Ich hätte sie mir auch schon vor 3 Wochen im GameStop geholt, wenn ich 2 Titel gehabt hätte für die 9,99er Aktion. Ja. Aber ich hatte nur einen und habe mich dann dafür entschlossen, Batman, wie heißt das Ding hier nochmal? Das Autorennspiel. Mario Kart. The Crew. Ach so. Haben wir noch irgendeinen Scheiß geholt. Achso, und dann habe ich mir jetzt unter der Woche habe ich mir Until Dawn gekauft, ja. Metro Redux, Walking Dead 2 war jetzt bei PSN. Ich habe mir aber noch 2 Titel geholt, die ich schon wieder vergessen habe. Old Was? Blood. Ja, das wird toll. Da wirst du dann Spaß mit haben. Da hat frustige Stellen, aber es ist doch kein tolles Spiel. Aber um es kurz zu machen, ich bin absolut bei Batman hängen geblieben. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, weil ich die Steuerung vor allem vom Batmobil relativ schwierig bescheuert fand. Also ich fand es gar nicht so schwierig. Ich habe mir gedacht, warum macht man sich das Leben so schwer? Warum belegt man die Tasten nicht anders? Richtig. Warum lässt man nicht auch noch so ein bisschen zu, dass man es ein bisschen besser steuern kann? Ja. Ich meine, am Ende kann man das jetzt hier schon spoilern? Also ich sag jetzt mal Thema Bohrer? Oder ist das ein zu krasser Spoiler? Bohrer? Nee, wieso? Kann man sagen. Okay, relativ zum Ende hin musst du in so einem Höhlenkomplex gegen so einen irren, das ist doch der Arkham Knight, oder? Das ist der Arkham Knight. Genau, ja. Der Arkham Knight hat sich dann so einen Bohrkopf da irgendwie geschossen und kann mit diesem Bohrkopf durch diese Höhle flügen oder ja, kann man so sagen, genau. Genau. Und da benötigst du dann wirklich deine Skills am Fahrzeug. Und ich glaube, dass sich das dann ausbezahlt hat, dass du durch diese Stadt mit dieser schweren Steuerung immer mal wieder da und da angeeckt bist und dir dann natürlich so ein bisschen die Skills drauf geschafft hast, besser durch Gotham City zu fahren. Und die zahlen sich dann da aus. Oder es gibt dann auch noch so eine Stelle. Mal ganz im Ernst, du bist ja nicht so in der Mythologie von Batman drin, aber mir war nach 40 Minuten oder ich weiß nicht, nach dem ersten Auftritt vom Arkham Knight so dermaßen klar, wer der Arkham Knight ist. Ja, das ist lustig, weil das habe ich nämlich auch gelesen. Ich habe dann und wann mal nachgucken müssen bei Rätseln, die ich nicht geschafft habe. Habe ich dann YouTube-Videos zu Rate gezogen. Und alle haben dann immer davon gesprochen, das ist ja klar, dass Robin ist und so. Oh. Genau. Naja, gut. Das Spiel ist lang genug, glaube ich, jetzt auf dem Markt. Ja. Für alle PC-Spieler. Die werden eh nie so weit kommen. Nee, vorher stürzt das Spiel ab, bevor ihr seht, dass es Robin ist. Ich denke die ganze Zeit, bloß nicht das mit dem Bohrkopf spoilern. Und dann sagt er, das mit dem Bohrkopf spoilern wir nicht, aber es ist Robin, das spoilern wir. Ja, aber ich kam da nicht drauf. Für mich war das, ich überlege dann und wann immer so, was sind meine Lieblings-PS4-Spiele? Ich vernachlässige alles, was vor PS4 war, weil ich da einfach zu wenig gespielt habe. Da waren Lieblingsspiele sowas wie irgendein WWE-Spiel und Fußball. FIFA 96. Ja, so ein Scheiß halt. Und jetzt bei der PS4 spiele ich halt dann auch wirklich für mein Verhältnis relativ viele Spiele. Ja. Und dann überlege ich immer so, was sind meine absoluten Top-Spiele? Das könnten wir uns vielleicht auch für Ende des Jahres mal vornehmen, dass wir irgendwie so unsere Top-Spiele eigentlich auch noch 2014 mit einbezogen nennen. Und dann ab 2016 immer zum Ende des Jahres dann die besten des Jahres für uns. Auf jeden Fall bin ich bei Batman wirklich fast so weit zu sagen, also es gehört definitiv zu meinen Top 3 Spielen auf der PS4. Weil es mich so in den Bann gezogen hat, dass ich wirklich für meine Verhältnisse ungewöhnlich mich abends 3-4 Stunden vor diese Mühle setze und Batman spiele. Normal mache ich das nicht. Das mache ich vielleicht mal an einem Sonntagnachmittag. Vielleicht. Ja, das ist auch mein Hauptgaming-Tag jetzt sonntags. Ja, aber einfach mal so unter der Woche. Gestern habe ich das zum Beispiel gemacht. Eigentlich wollte ich Euroleague gucken und das hat mich schon interessiert. Ja, klar. Und habe dann wirklich von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr Batman gespielt. Und das passiert eigentlich nur bei Spielen, die mir wirklich enorm viel Spaß machen. Und Batman fand ich tricky, aber also für meine Verhältnisse sogar ein bisschen schwer. Ich weiß, dass es ein bisschen lame ist, dass ich das jetzt so sage, weil viele fanden es auch nicht so schwer. Warum? Die Steuerung ist sehr komplex und das wird schon. Ich fand es schwer, aber das hatte für mich so einen Ansporn jedes Mal, wenn ich da drauf gegangen bin. Das habe ich in dieser Art noch bei keinem Spiel erlebt. Ich würde dennoch sagen, guck an. Ja, ich würde dennoch, ja, normal wäre ich dann relativ schnell frustriert. Also wenn dann was nicht klappt, dann denke ich mir so, ach, leck mir den Arsch. lass das Spiel in der Ecke liegen. Gibt so viele andere gute Spiele. Bei Herr der Ringe war das zum Beispiel so, Schatten von Mordor oder wie der Scheiß hieß. Tolles Spiel, aber irgendwann ging mir das auf den Sack, dass ich mehr oder weniger immer wieder gegen dieselben Idioten da kämpfen musste und so. Das ging mir auf die Nüsse. Aber das war bei Batman überhaupt nicht der Fall. Das ist sogar so, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich habe die Story jetzt durch, sondern ich möchte jetzt weiterspielen. Ich möchte die ganzen Nebenmissionen jetzt wenigstens mal anfangen. Weil ich so Bock habe auf dieses Spiel, das hat mich völlig weggeblasen. Hatte ich davor eigentlich nur bei GTA 5 und überraschenderweise bei Infamous Second Son. Das war ja auch toll, ja. Konnte ich auch nicht mehr weglegen, das Spiel. Nee. Also das hat mich umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen, Batman. Hätte ich nicht mitgerechnet, weil am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch und bin dann auch gleich erstmal auf The Crew gesprungen wieder. Ja. Und dann wieder zurück und dann hat es mich, irgendwann hat es mich gehabt, das Spiel. Und jetzt lässt es mich nicht mehr los. Ja, schön. Aber die Story-Geschichte, wenn du die Story-Arc verfolgst, dann ist das auch wirklich ein fantastisches Spiel. Ja. Ansonsten komme ich mit diesem ganzen Open-World-Filler-Mission komme ich nicht mehr klar. Ja, ich denke mir halt auch, die Story an und für sich ist relativ lang für heutige Verhältnisse und du kannst dich damit gut aufhalten. Und es geht bei Batman mit der Open World. Es ist nicht so extrem wie zum Beispiel bei Herr der Ringe, Schatten von Mordor. Also da kannst du relativ straight durch deine Story-Mission machen, ohne dass du dir jetzt da irgendwie fünfmal überlegen musst, dass du jetzt noch gegen den kämpfst oder gegen den. Alfred sagt zwar immer wieder hier, da sind noch ein paar Missionen offen, beweg mal deinen Arsch. Aber wenn du das nicht machst, interessiert es auch keine Sau. Es ist zum Beispiel nicht so, dass du nicht weiterspielen kannst, bevor du nicht hier diese Nebenmission erfüllt hast. Oder genau. Und von daher komme ich damit klar. Also für die Leute, die sagen, ich möchte wirklich nur die Story-Mission spielen, das sind dann, glaube ich, 40% oder so des Spiels. Ja, ist ja scheißegal. Ja, das ist völlig in Ordnung. Also so wie das gelöst ist, finde ich es echt okay, muss ich sagen. Also das gehört definitiv zu den Spielen, die... Ich habe jetzt noch fast dieses Dead Nation Apocalypse Edition auf der PS4 fast durch, für 6 Euro. Echt, da habe ich einen super Schnapper gemacht. Was war denn das nochmal? Das ist dieses Top-Down-Ding, wo du Zombies zu Tausenden abschlachtest. Ach, das hast du mir mal empfohlen. Ja. Ja, nee, Top-Down ist nicht mein Ding. Das habe ich jetzt fast durch. Bin, glaube ich, bei Mission 8 von 10. Das ist so toll. Das macht so ein... Das ist so hirnentleert und schön. Das macht Spaß. Das ist toll. Ja, dann spiele ich noch. Also, ja, mehr kannst du dazu nicht sagen, oder? Nee, Until Dawn Creed. Until Dawn, ja. Ein Spiel, das ja wirklich hoch gelobt wird und wurde. Und ich spiele es mit meiner Frau. Das ist das erste Spiel, das wir praktisch zusammen spielen. Mhm. Ich meine, es liegt auch auf der Hand, glaube ich, bei dem Spiel, dass man das sehr gut zusammen machen kann. Und stehst du auf diese sehr narrativen Spiele, wo du wirklich eine Story hast und dann so latent nur eingreifen kannst? Magst du diese Spiele? Ich sag mal, ja, allerdings ist das jetzt das Erste, was okay, ich dann freu dich so doch mal. Es wird, kennst du die David Cage-Spiele von Quantic Dream? Beyond Two Souls und Heavy Rain? Ich kenne die Namen, aber hab's nie gespielt. Die beiden Spiele wird es wahrscheinlich jetzt im kommenden Jahr als Remaster geben, denn da gibt's ja von, hast du ja bestimmt von Paris Game Week mitbekommen, dieses Detroit Become Human Ding. Ja, dieses Detroit Become Human ist halt das neue Spiel von Quantic Dream und das ist genau sowas wie Until Dawn im Prinzip. Gefällt mir aber schon wieder dieses Future-Szenario nicht so gut. Ja, okay. Dann guck dir mal Heavy Rain an, dann, wenn dieses Remaster rauskommt auf der PS4. Ein großes Problem mit alles Zukunft und überall rumfliegen und pipapo. Das haben wir ja auch schon oft besprochen. Ich stehe eher darauf, mal wieder was aus der Schublade rauszuholen, irgendwie so von früher. Also so, ja. Was wir ja immer fordern, sage ich ganz bewusst, wir sind diese alten Call of Duty-Titel oder die alten Szenarien jetzt auf den neuen Mühlen. Oder, ja, so kann man es im Endeffekt sagen. Ja, so eine Ankunft auf der Normandie. Oder so. Ja, jetzt nochmal mit der Power, das wäre geil. Absolut, das würde ich mal gerne sehen. Deswegen, ich habe jetzt heute gelesen, dass Call of Duty echt überraschend gut sein soll. Auch der Kampagnenmodus muss richtig gut sein, wird sogar empfohlen. Und viele schwärmen davon, was ja wirklich bei Call of Duty eine Überraschung ist. Ich werde mir das auch holen irgendwann. Koop-Modus soll wirklich super sein. Koop-Modus soll toll sein. Multiplayer haben wir ja schon mal die Beta gespielt. Ja, war auch gut. Ja, war auch gut. Also es scheint nach dem einen oder anderen Fiasko jetzt endlich mal wieder ein Treffer zu sein für die Reihe. Und dennoch missfällt mir halt schon wieder diese Zukunftsszenarien da. Selbe skeptische Phänomen wie jetzt bei Syndicate, ne? Da sind ja die Verkaufszahlen gut, aber nicht so phänomenal wie noch bei Unity. Denn die Spielerschaft hat natürlich jetzt auch spitz bekommen. Ah, wir fressen nicht all jede Scheiße, die ihr uns vorlegt. Denn nach diesem Unity-Desaster, Syndicate ist ja wohl ein herausragendes Spiel. Besseres Kampfsystem, weniger Bugs und so. Und das reicht im Prinzip schon für ein gutes Assassin's Creed. Und das soll wohl jetzt nicht so ganz durch die Decke gegangen sein. Wobei es wahrscheinlich immer noch überall auf Platz 1 ist, aber nicht mehr ganz so exorbitant wie die letzten Teile. Also Assassin's Creed ist für mich aber immer der Inbegriff von überladenem Spiel. Ja. Das ist für mich das Problem. Wenn du dir halt so ein Assassin's Creed holst, da kannst du das eben nicht so machen wie bei Batman. Nee. Dass du einfach deine Story durchziehst und dann sagst, ja, super, hat Spaß gemacht. Deswegen hole ich mir zum Beispiel jetzt auch nicht das Black Flag für 15 Euro im Sale auf dem PSN. Weil ich hätte Bock darauf, Black Flag zu spielen. Aber soll ja eines der besten sein, ne? Ja, aber du musst halt 1000 andere Sachen bei dem Spiel machen, um die Storyline nach vorne zu bringen. Und das will ich nicht und da habe ich auch nicht die Zeit für, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Denn das haben sie bei Games und so, glaube ich. Oder war das bei Auf ein Bier? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben sie das auch angesprochen, dass das wirklich so eine Tendenz ist, dass die Spiele einfach zu pompös werden und es eigentlich gar nicht mehr für so einen normalen Menschen möglich ist, alle 2 Monate sich so ein großes AAA-Spiel zu holen. Ja, das war bei Auf ein Bier. War das bei Auf ein Bier? Das war doch nicht bei der 666-Ausgabe. Na, muss es gewesen sein. Ich habe nur eine gehört. Ich habe nur eine gehört bei Auf einem Bier. Es kann auch sein, dass es zufällig bei Games und so angesprochen wurde. Hör dir mal die aktuelle Ausgabe an. Da sprechen sie genau das an, dass dieses Format von diesem Open World mehr Format völlig veraltet ist. Denn die Spieler, die das zocken, werden ja nicht unbedingt jünger, sondern sind ja ältere Leute, die arbeitstätig sind und so, die einfach die Zeit nicht mehr haben. Ja, guck dir und an, Until Dawn. Spiele 9 Stunden ja, und die Leute sind zufrieden. Ja, und das Spiele immer öfters jetzt frontloaded sind. Das heißt, dass du am Anfang das meiste lernst und erlebst und hinten raus nur noch Filler-Zeug ist, weißt du? Sachen, die du immer wieder machen musst. Immer wieder diese Mission und so. Ja. Nee, also da gebe ich den Kritikern recht, ist bei mir auch so. Also ich denke mir dann halt auch, okay, alles klar, ich habe jetzt hier Far Cry liegen, Batman liegen, wenn ich mir jetzt noch ein Assassin's Creed Black Flag dazu hole, da sitze ich ein Jahr dran, wenn ich die Spiele komplett spielen will. Also, wenn ich einfach nicht mehr Zeit hätte. Nicht jetzt, weil man das nicht schneller spielen kann, sondern ich hätte einfach nicht die Zeit dafür. Und das ist schade, weil eigentlich möchte ich ja noch mehr Titel spielen. Ja? GTA zum Beispiel habe ich mit 70% habe ich von GTA gespielt. Ich habe zwar die komplette Story gespielt, aber ich glaube, dann bist du bei 70% oder 80%. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Stell dir doch mal vor, du hättest noch so Metal Gear 5 dabei. Ja. Das ist so kündigen. Brauche ich nur noch Metal Gear 5 oder The Witcher. Weißt du, das ist irgendwie schade. Einerseits ist es natürlich geil, dass es diese Möglichkeit gibt, gar keine Frage. Aber andererseits ist der Markt, glaube ich, nichts. Gut, die Verkaufszahlen geben mir nicht unbedingt recht, aber ich denke halt, es wäre vielleicht irgendwie geschickter, vielleicht so eine abgespeckte Version auch noch zu bringen für ein bisschen ein paar Euro weniger oder so. Weiß ich nicht. Aber ich habe Bock halt zum Beispiel Assassin's Creed Syndicate, hätte ich jetzt gerne die Storyline gespielt. Kann ich aber, wieder nicht, weil du 1000 Nebenmissionen machen musst. Ja, das geht mir dann auf den Sack. Zurück aber zu Until Dawn. Also, mir gefällt das ganz gut. Das, was alle geil finden, diese Jumpscares, die funktionieren hervorragend. Ja, das Interessante ist, Melly sitzt halt nur daneben. Ich steuere das ganze Ding und ich erschrecke mich wirklich regelmäßig sehr. Und Melly denkt dann immer so, warum bist du so schreckhaft? Also das ist enorm wichtig, dass man das Spiel steuert und mittendrin ist. Also es ist nochmal was anderes, wenn du zuguckst. Aber das Spiel ist auch ein Ticken spannend. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass es super spannend ist und so. Ich meine, im Endeffekt ist es relativ klar, was bei diesem Spiel passiert. Ich werde jetzt hier auch nie irgendwie was spoilern. Ich habe ja vorhin schon gemacht mit Batman alles. Aber es macht wirklich tierisch Spaß, das zu zweit zu machen. Also alleine wüsste ich jetzt gar nicht so sehr, ob ich es ähnlich gut finden würde. Ich würde es nicht schlecht finden, aber zu zweit finde ich super, weil man dann halt auch immer wieder drüber redet und so. Und das ist toll gemacht mit den Kapiteln. Man spielt das im Endeffekt wie so eine TV-Serie. Es gibt immer wieder so Abschnitte. Genau, das finde ich super gemacht, dass du dann immer wieder gucken kannst, okay, das ist passiert oder dass du halt einfach mal so kurz verschnaufst und dann geht's halt weiter und das bietet sich halt an, gerade mit einer Partnerin dann so zu spielen. Jeden Abend spielst du da eine Stunde oder eine halbe, je nach Länge des Kapitels. Und insgesamt geht das Spiel 9 Stunden. Ich habe dafür 40 Euro bezahlt und bis jetzt ist es jeden Cent wert. Also ich bin begeistert, aber nicht aus dem Häuschen. Also ich hätte mir noch einen Ticken mehr erhofft, nach dem, was ich darüber alles so gelesen habe. Ja. Aber der Wiederspielwert ist enorm. Also schon jetzt denke ich mir, oh, das musst du nochmal machen. Ja. Ich möchte mich nochmal anders entscheiden. Und ich werde es definitiv nochmal spielen, weil es geht halt auch schnell. 9 Stunden, die kriegst du in einer Woche durch. Ja, na klar. Ja, na klar. So. Ja, dann habe ich mich noch, ne? Ja, sagen. Dann habe ich mich jetzt noch sehr gefreut, dass es beim PlayStation Plus Dreck endlich mal ein Spiel wieder gab, das mir sehr gut gefällt. Ja, und das ich schon gespielt habe. Ja, natürlich, wenn du es schon hattest, ist es doof. Walking Dead 2 habe ich lange gezögert, ob ich mir das kaufen soll. Es gab es ja auch ein paar Mal so im Angebot für einen Zehner oder so. Und jetzt habe ich's und ich finde es wieder toll. Ich fand den ersten Teil auch klasse. Ja, ja. Wird den meisten so gegangen sein. Und den zweiten, jetzt, ich habe dir doch mal erzählt, dass ich den zweiten angefangen hatte. Ja, ja, hast du mal die erste Episode oder so angefangen. Das, ne? Stimmt aber nicht, denn ich habe es dann aufgedeckt, wie das war. Es war doch so, dass es zwischen oder nach dem ersten noch so einen Teaser gab, den man spielen konnte. Ja, dieses 300 Days oder sowas. Irgendwie sowas, genau. Und das habe ich gespielt. Das habe ich gespielt. Den zweiten habe ich noch nie in den Händen gehabt. Das habe ich jetzt angefangen diese Woche. Und gefällt mir richtig gut. Ich bin wieder sofort drinne. Ich fühle mich wohl, in Anführungsstrichen. Doch, also da habe ich mich tierisch gefreut. Und zum ersten Mal habe ich mir so gedacht, Mensch, PlayStation Plus lohnt sich für mich. Ja. Du hast das heute so ein bisschen kritisiert. Ja, aber ich habe keine Zeit mehr, deswegen kritisiere ich das nächste Mal. Ja, da kann ich nur noch empfehlen, das muss ich jetzt noch machen, ach so, dass man sich das jährlich zulegt, das Ding. Ja, das muss ich auch machen. Ja, habe ich jetzt so gemacht und ein Puffi im Jahr, das ist echt super. Also, da kannst du dir mal Gedanken machen. Ich hab's bis Dezember und im Dezember sollen sie mal was abliefern wieder, ansonsten haben sie mich erstmal verloren. Na, es lohnt sich ja allein schon wegen den Rabatten. Ja, aber da bezahle ich ja auch nicht mehr im Monat. Also. Na, aber du kriegst ja manche Rabatte nicht, wenn du kein... Wenn ich kein PS Plus-Member bin, ja, genau. Ich zahle ja den Rabatt, der amortisiert mir sicher für mich, wenn ich gar nicht erst PlayStation Plus zahle. Die 5 Euro oder die ich da spare. Ja gut, und dann kriegst du noch Spiele geschenkt und kannst Multiplayer spielen. Das kannst du alles dann nicht mehr. Ich kann kein Multiplayer mehr spielen? Nee, PlayStation Plus oder Multiplayer geht nur, wenn du PlayStation Plus Mitglied bist. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt, aber es ist so. Na gut, ich lass dich jetzt mal springen auf deine Weide. Ich muss jetzt, meine Weide ist jetzt die Küche, denn ich muss Essen machen. Dein Hobby. Das war schön. War sehr schön. What's up?